Wir machen auch ein paar Stimmungslieder heute Abend. Wir haben ein Lied gemacht zur Weltmeisterschaft 94 in Amerika. Das heißt, ja, Fußball-Weltmeister, sind wir natürlich geworden. Wir machen auch eins für 96 Europameisterschaft, aber das steht noch in den Sternen. Also das Lied heißt WM-Blöker, die Europa heißt WM-Blöker, das Lied ist Weltmeister. Deutschland will wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland will wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Im Sommer 94, da geht es für uns wieder los. Mit Sacke und Pack in die United States. Die Stimmung ist einfach riesengroß. Mit einem Flieger über großen Teich landen wir im Amiland. Und dann ziehen wir durch die Straßen mit einer Deutschlandfahne in der Hand. Wir sind nur wegen einer Sache hier. Die Verteidigung des Titels, denn der gehört nur dir. Deutschland, hör, wie dieses Lied da klingt, wenn der ganze Mob es zusammen singt. Er hat mitgesungen sogar, weiß ich nicht mehr. Deutschland, Deutschland, wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland, wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. In der heißen Sonne, in der schwülen Luft, da wird gesungen, was das Zeug hält, und jeder trägt eine schwarz und goldene Kluft. Siege werden gefeiert, Niederlage kennen wir nicht. So war's schon immer und so wird es bleiben. Es gibt keinen, der diese Serie bricht. Im Endspiel sind wir gelandet, uns war es von vornherein klar. Wir werden wieder Weltmeister sein, genauso wie es vor 90 war. Alle zusammen. Deutschland! Deutschland, Deutschland, ein bisschen klatschen, wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. So, jetzt spielen wir ein Lied. Wir haben Silvester, haben wir in Düsseldorf ein Konzert gespielt. Bei Düsseldorf, noch niemals in Düsseldorf. Da habe ich ein Lied gespielt von dem, ich suche es gerade. Ich muss Texte mal ablesen, ich bin ganz schlecht mit Texten lernen. Ein Lied gespielt von Toten Hosen, die haben gespielt, Sascha ist ein aufrechter Deutscher. Weil ich die Band so gut leiden kann.